weiß, weiß nicht, ob er weiß, was er da sagt, ob er führen kann, was mich plagt, weil er es wagt, mir dies zu sagen. Ich könnte ihn schlagen, habe Wut, bin erstarrt, weiche Knie wie nie, ein Taumen wie am galgen Baumen. Nahes Ende, frühe Wende, muss darauf achten, dass ich nichts mehr verschwende. Doch wofür bin ich hier? Muss ich gehen? Ich werd schon sehen, kann ich sie drehen, diese Winde. Sometime you live, sometime you die, sometime you need a moment. Ich renn umher, schau in die Sonne mit Wonne, fühl mich quer zu dem, was ich jetzt sein soll, ohne Groll zunächst. Dann wird es schwer, vom Magen bis zum Zeh und zurück wird erdrückt, doch dann ein Sprung in die Wiese, Paradiese wechseln ab. Manche knapp, manche lang, mit Überschwang, ich halte ein, gehe heim, nimm die Leere mit, brauche Sprit, trete ein, ein Wein zu dritt. Sometime you live, sometime you die, sometime you need a moment. Ich sprech vom nächsten Jahr, ach ja, das gibt es nicht, ich vergaß, da bin ich aß, all die Pläne, die ich erwähne, nur Rauch im Sturm, das weiß ich auch, es ist ein Wurm, der sich frisst durch dein Leben und was du bist, ohne List, ohne Sinn, nicht weil ich es bin, ich bin es doch, bin's der da kroch vor dem Altar, es ist nicht wahr, wo komm ich hin, wo komm ich her, ich weiß, die Antwort ist schwer. Sometime you live, sometime you die, sometime you need a moment. Hysterisches Lachen zwischendurch, dauernd wachen, pack meine Sachen, doch wohin, bleib lieber da. Seh den Gewinn meines Lebens, alles andere ist vergebens. Sie sind da, sie sind wahr, nichts ist so nah auf diesem Weg. Sie sind der Steg, den ich gehe in das große, weite Meer. Nun weiß ich mehr, was ich bin, meinen Sinn. Sie sind das Wohin, dahin geb ich mich hin. Sometime you live, sometime you die.